Deutschlandfunk Kultur. Hörspiel. Die hartnäckige Schnecke, so heißt das Hörspiel heute. Der Autor Rachid Boudjedra hat sich mit diesem Tier im Zusammenhang mit einem Beamten der Hauptstadtbürokratie beschäftigt. Rachid Boudjedra wurde 1941 in Algerien geboren. Er studierte Philosophie in Algier und Paris. Seit den 60er Jahren schreibt er Gedichte, Romane, Essays und Drehbücher in seinen beiden Sprachen, dem Französischen und Arabischen. Er lebt in Paris. Einige seiner Bücher sind auf Deutsch erschienen, auch das Buch, das den Stoff gab für das Hörspiel heute. Es erschien 1993 in deutscher Sprache, das Original erschien 1977 in Paris. Martin Reinke verkörpert den mutigen Kämpfer gegen die hartnäckige Schnecke in allen Lebenslagen. Lassen Sie sich nicht entmutigen, wenn Sie manche Passagen seines Monologs nicht ganz genau verstehen. Da kommt es mehr auf die Stimmung an. Eine Art Delirium an Regentagen sollte nachempfunden werden. Die hartnäckige Schnecke. Ein Hörspiel nach dem Roman von Rachid Boudjedra. Aus dem Französischen von Eva Moldenhauer. Der erste Tag. Heute bin ich zu spät ins Büro gekommen. Ich mag Regentage nicht. Die Kinder sind aufgeregt und die Staus unauflösbar. Genau dann fängt sie an, ernsthaft in Erscheinung zu treten. Oft verpasse ich den Bus um 8.30 Uhr, niemals den um 8.45 Uhr. Der Fahrer des Busses Nummer 21 lässt sich vom Fahrplan nicht einschüchtern. Pünktlichkeit ist seine geringste Sorge. Er klagt über die teuren Zeiten. Dank seiner Reden wird mir bewusst, dass das Fleisch unerschwinglich ist. Ich habe beschlossen, darauf zu verzichten. Ich bin also zu spät gekommen. 9.07 Uhr. Ich habe es auf einen Zettel notiert. Die Angestellten haben auf die Wanduhr gesehen, als ich hereinkam. Die Sekretärin hat sogar gelächelt. Auch das habe ich auf einen Zettel geschrieben und ihn in meine linke Westentasche gesteckt, den anderen, auf den ich meine Verspätung vermerkt habe, in die rechte Tasche. Soll sie doch lächeln, ich bin trotzdem der Chef. Meine Mutter sagte, das Kamel sieht seinen Buckel nicht, die Sekretärin auch nicht. Sie ist nicht buckelig, aber so gut wie. Mein Leben steht auf dem Spiel, es ist von einiger Wichtigkeit. Wäre alle Welt so wie ich, dann befände sich die Stadt nicht in diesem schmutzigen Zustand. Deshalb ist mein Leben kostbar. Mehr als das des Busfahrers. Im Übrigen wird er bald sterben. Die Inflation wird ihn zur Strecke bringen. Ich weiß, wovon ich rede. Es ist eine sogenannte importierte Inflation. Ich lese die Fachzeitungen. Ich habe diesen Mann in Verdacht, dass er subversive Propaganda treibt. Bei all den verbitterten Leuten, die er befördert, hat er ein erlesenes Publikum. Sehr empfänglich. Es gibt immer jemanden, der ihm schließlich eine Zigarette schenkt. Am Ende seines Tages hat er kostenlos ein ganzes Päckchen geraucht. Ich dagegen bin zu spät ins Büro gekommen. Die Sauberkeit der Stadt macht mir ziemlich zu schaffen, aber ich halte mich auf dem Laufenden. Zwei oder drei Interessen, mehr nicht. Alles andere ist Verzettelung, Zeitverschwendung. Die Ratten dagegen vergeuden ihre Zeit nicht. Es sind 5 Millionen. Die fressen und sich fortpflanzen. Eine stolze Zahl. 5 Millionen. Eine wirkungsvolle Zahl für einen langen Kampf, aber das ist zu hart für empfindsame Herzen. Ich bin sogar getadelt worden, weil ich angeregt hatte, mit diesem Slogan eine landesweite Kampagne zu führen. 5 Millionen Ratten in der Hauptstadt. Der Magistrat befürchtete eine Reaktion der Panik und Abwanderung. Ich habe nichts gesagt. Blinder Gehorsam ist die wichtigste Eigenschaft des Beamten. Ich habe Zeit. Keine Verzettelung, keine Abschweifung. Seine Anstrengungen auf ein klares Ziel lenken können und alles tun, es zu erreichen. Die Vernichtung der Ratten in dieser schönen Stadt. Nur die Gattung der Ratten interessiert mich. Alle sie betreffenden Informationen sind auf Karteikarten erfasst. Ich verwahre meine Kartei bei mir zu Hause. Ängstlich. Jahrelange Arbeit. Die Angestellten meiner Abteilung sind nur da, weil sie anderswo keine Arbeit gefunden haben. Von den Frauen ganz zu schweigen. Sie lieben es, in den Hafen der Ehe einzulaufen, auch wenn es nur ein einziges Mal ist. Warum diese Obsession? Die Fortpflanzung. kleine Tropfen auf den Fensterscheiben, die sich elliptisch von unten nach oben in die Länge ziehen. Mein Vater hustete. Ich habe ihn immer husten hören. Meine Mutter hatte gesagt, wenn du noch mehr Kinder willst, stirbst du an den Lungen. Er hatte nicht allzu sehr insistiert. Sie verstand es, Entscheidungen zu treffen. Ein Junge, dann ein Mädchen. So geschah es. Es regnet immer noch. Meine Mutter sagte, die Wehmut ist was für Frauen und Schwindsüchtige. Sie hatte recht. Man muss seinen Feind kennen. Das ist ein banales Prinzip der Strategie und der Taktik. Sonst wird man eingeschlossen. Die Ratten haben eine ganz eigene Art, die Dinge zu umzingeln. Das Labyrinth ist eine allmähliche Einkreisung. Es verweist auf eine äußerst reiche Symbolik und seine Geschichte ist fesselnd. Ich sage es meinen Untergebenen immer wieder. Sie begreifen nicht. Sie feixen. Meine Mutter sagte, das Kamel sieht seinen Buckel nicht, meine Untergebenen auch nicht. Ich muss immer noch diesen Bericht fertigstellen, seit die städtischen Behörden beschlossen haben, eine Sauberkeitskampagne auf regionaler Ebene einzuleiten, ausgeschlossen, Plakate mit der Schicksalszahl zu drucken. 5 Millionen Ratten! Ein poröses Wetter an diesen Regentagen. Ich weiß, draußen ist das Debakel und der Schlamm. Hier ist es hell und sauber. In meinem Innern sieht es noch aseptischer aus, vor allem seit ich das Fleisch abgeschafft habe. Außerdem ist es zu teuer. Im Innern also Stahlstille. Rückzug. Ich glänze und bin allein. Alle Fortschritte, die ich bei der Vernichtung der Ratten erziele, sind nutzlos. Die Population vermehrt sich mit rasender Geschwindigkeit. Und die Landflucht verdirbt alles. Der Unrat wächst in geometrischer Progression. Die Ratten treiben es immer schlimmer. Ich aber bleibe trocken, lackiert. Ohne eine Spur von Schweiß. Sommers wie Winters. Ich schlage meiner Mutter nach. Ich mag kurze Wörter und grünen Tee mit Minze. Zurzeit verfüge ich über 5 Rattenbekämpfungstrupps. Ich brauchte 10-mal mehr, um die Bedürfnisse der Stadt zu befriedigen, die sich zwischen dem Meer und den Hügeln in mehreren Stufen übereinander schichtet. Sie weiß nichts von dem Übel, an dem sie leidet. Man hat mir bereits gesagt, es nicht so oft zu wiederholen. In diesem Punkt sind die Anweisungen strikt. Der Hafen ist eine blaue Zeichnung, verschmiert mit Gerüsten und Kränen. Ich habe ihn nie gesehen, ihn nie betreten. Es genügt mir, ihn zu erraten. Er klemmt die Stadt ein, die auf der anderen Seite ockerfarbene Hügel abriegeln. Aber er ist ein schwarzer Fleck auf dem Schriftzug des Unheils. Eine verwüstete Zone. Ich versuche, mich an die politischen und gesellschaftlichen Realitäten der Stadt zu halten, die ich vor der Gier der Ratten schütze. Die Ansprachen lassen mich kalt. Wenn ich zufällig einmal einen Redestrom lese, wird mir klar, dass die Politiker einsame Menschen sind, wie ich. Ich finde sie sympathisch, bis ich begreife, dass zwischen uns ein Unterschied besteht. Ich erhebe Anspruch auf meine Einsamkeit, sie dagegen wollen ihr entrinnen. Der Beweis? Die Redeströme und die Bäder in der Menge, vor allem wenn sie verhasst sind. Dann habe ich Mitleid mit ihnen, ich bedauere sie. Sonst interessieren sie mich nicht, ich habe keine Zeit. Die Ratten lassen mir keine Ruhe. Meine Kartei ist auf dem neuesten Stand. Meine kleinen Schriftstücke bleiben nie länger als 24 Stunden in meinen Taschen. Es kommt vor, dass ich mich verheddere, aber ich bringe die Sache schnell wieder in Ordnung. Unleugbare Klarheit. Ich muss sagen, dass es bei meinen vielen Taschen keine Kleinigkeit ist, mich zurechtzufinden. Etwa 20 im Durchschnitt. Winters wie Sommers. Dazu eine Geheimtasche, deren Platz ich je nach den menschlichen Schwankungen wechsle. Es ist die Tasche meiner Gemütsbewegungen. Ich unterdrücke sie, aber sie fließen über. Besonders im Herbst. In dieser Jahreszeit wirft das Licht Blasen in meinem Gehirn. Es ist meine Schwäche, die Gemütsbewegung. aber nur in einer der vier Jahreszeiten. Streng begrenzt und ernsthaft bekämpft. Streng begrenzt und ernsthaft bekämpft. Kreisförmige Entfaltung des orangefarbenen Horizonts. Es regnet. Immer noch. Hinter der Scheibe bricht die Nacht herein und pflanzt sich im Raum fort. Nachts lese ich, schlage nach, berechne statistische Mittelwerte, knabbere ein paar Kichererbsen. Im Morgengrauen stelle ich meine Giftmischungen her, wenn die Ratten, die ich in meinem Keller aufziehe, sorglos schlafen, vollgestopft mit Leckereien. Ich kenne sie gut. Es ist immer eine da, die wach bleibt, um die anderen beim geringsten Annäherungsversuch zu warnen. Mittags gehe ich nicht essen. Ich schließe mich zu meinem Vergnügen im Laboratorium ein. Stundenlang sehe ich zu, wie die Nager durch Labyrinthe laufen und Arabesken beschreiben, deren Abstraktion die Luft gleichsam senkrecht macht. In diesem Augenblick habe ich Gewissensbisse. Der Krieg, den ich gegen diese so begabten Tiere führe, betrübt mich. An manchen Tagen hätte ich eine friedliche Koexistenz oder zumindest einen zeitlich begrenzten Waffenstillstand vorgezogen. Die Tiere rühren mich umso mehr, als ich ihnen Spielzeug aus Draht bastle. Es regnet immer noch. Der Trupp Nummer 1, der den Auftrag hat, die Gasleitung zu schützen, die unter der Stadt hindurchführt, ist noch nicht zurückgekehrt. Abgesehen von dieser Warterei auf den Trupp Nummer 1 verläuft der Tag sehr gut. Nicht eine Minute, um an die Begegnung von heute Morgen zu denken. Sie braucht mir nur für den Bruchteil einer Sekunde wieder einzufallen und schon ist mein Herz klebrig, ganz zu schweigen von den Lungen. Aus Satin, wie die meines Vaters. Viel Arbeit. Ja, viel Arbeit. Zum Glück habe ich die Nacht, um meine Lektüre und meine Forschung fortzusetzen. Ich allein bin wachsam. Alles, was für die Stadt lebensnotwendig ist, untersteht meiner Verantwortung. Der Hafen, die Gasleitung, die Silos, die Wassertürme und die Fundamente. Von meiner Persönlichkeit darf nur meine gesellschaftliche Stellung zum Vorschein kommen. Leiter des städtischen Waffenbekämpfungsbüros. Das ist nicht irgendwas. Die Fenster werden auberginefarben. Die letzten Besucher haben verdrehte Stimmen. Sie gelangen in mein Büro gleichsam durchnässt vom Regen. Bevor ich Licht mache, habe ich den Eindruck, weder Umrisse noch Ränder mehr zu besitzen. Die Nacht ist hereingebrochen. Sie rasiert meine Wangen. Weniger rauer Bart. Der zweite Tag. Der Freitag ist ein redseliger Tag. Unentwegt ruft der Muezzin zum Gebet. Ich bin dem Staat viel zu treu, um an Gott zu glauben. Es regnet nicht mehr. Es ist ein arbeitsfreier Tag. Ich bleibe zu Hause. Ich suche eine ungewöhnliche Stelle, an der ich meine Geheimtasche annähen kann. Ich habe die Warenprobe eines kürzlich entdeckten Gifts erhalten. Es wirkt sehr schnell. Ich bin versucht, es an meiner Ratte auszuprobieren. Ich lese den Beipackzettel. Die rote Meerzwiebel, ein Extrakt aus der Knolle der gemeinhin Meerzwiebel genannten Blume, ist ein euthanasisches Gift. Es wirkt in drei Phasen. Zuerst schläfert es das Tier ein, betäubt es dann und tötet es schließlich. Ich bin recht skeptisch gegenüber diesem neuen Produkt. Rote Meerzwiebel. Es klingt bukolisch, sogar poetisch. Trotzdem muss ich es ausprobieren. 1 Kilo rote Meerzwiebel auf 20 Kilo Mehl. Mehl. Die ausländischen Laboratorien haben wirklich keine Ahnung von unseren Realitäten. Wir bescheiden uns damit, dem Gift Wasser zuzusetzen. 1 Kilo Gift, 20 Liter Wasser. Ich habe das Haus verlassen, um ein paar Besorgungen zu machen, nachdem ich meine Geheimtasche an eine besonders schwer zu findende Stelle genäht hatte. Ich hatte das Bedürfnis zu laufen und Minze zu kaufen, bevor ich mich an die Erprobung des neuen Produkts machte. Ich fühlte mich frisch. Genau in diesem Augenblick habe ich bemerkt, dass sie hinter mir herkroch. Ich bin nicht stehen geblieben, sie fuhr fort, mir zu folgen. Ich beschleunigte meine Schritte und hatte den Eindruck, dass sie dasselbe tat. Ich will es nicht beschwören, aus Angst, mich zu irren. Vor allem, weil das Flirren der Luft mein rechtes Auge trübte. Dasjenige, mit dem ich unauffällig das Treiben des Bauchfüßlers verfolgte. Als ich in den Keller ging und sie mich kommen sahen, stellten sich einige auf ihre Hinterbeine. Die Kleinen hörten auf, an ihrer Mutter zu saugen. Der Älteste hat ein Auge geöffnet. Er ist auf der Hut. An dem Ältesten will ich das euthanasische Gift ausprobieren. Aber ich kann mich nicht entschließen. Ich werde alt. Ich bin keine 40 mehr. Ich müsste eine bestimmte Anzahl von Stunden schlafen. Karteikarte Nummer 103. Diese Karteikarte kenne ich auswendig. Überall, wo der Mensch sich niederlässt, gibt es Ratten. Dieser aus Asien gekommene Nager ist der Route der Invasionen gefolgt. Nicht die Ratte selbst überträgt Krankheiten, sondern der Floh, der in ihrem Fell lebt, und die schwarze Pest, den Typhus, die Ruhr, die Hasenpest, das Rattenbissfieber, die Leptospirose, die Tollwut, die Trichinose und die Salmonellose verbreitet. Die Ratten fressen alles. Einmal haben sie einen kleinen Zettel geschluckt, den ich in die an jenem Tag ans Ende des linken Ärmels genähte Geheimtasche gesteckt hatte. Es handelte sich um einen Gemütszettel. Ich bin rot geworden. Der Laborant hielt meine Verlegenheit für Zorn. Ich schämte mich. Auf dem fraglichen Zettel stand Folgendes: 3:12 Uhr, nächtliche Pollution. Ich glaube, dass ich an jenem Tag beschlossen habe, kein Fleisch mehr zu essen. Fleisch macht wollüstig. Die Sinnlichkeit verzehrt die Menschheit von innen. Immer endet sie mit der Fortpflanzung. Und die Erde schrumpft. Es ist besser, wenn ich bis morgen warte und die rote Meerzwiebel im Labor ausprobiere. Freitagabend, ein arbeitsfreier Tag. Sie hat mich gesehen und ist mir gefolgt. Die Moschee liegt tiefer als die Straße, neu und schimmernd. Sie hat ein Minarett und eine Treppe, die hinaufführt. Sie dient zu nichts, denn die Stimme des Muezzins wird per Lautsprecher übertragen. Man braucht keine Minarette mehr in den Moscheen. Böse Zungen sagen, es sei eine aus Ägypten importierte Schallplatte, die die Stimme des Muezzins ersetzt. Er braucht nur noch den Plattenspieler einzuschalten. Das ist keine Kritik an den städtischen Behörden, aber es wäre besser, Moscheen ohne Minarette zu bauen und dafür das Budget der Rattenbekämpfungszentrale zu erhöhen. Auf diese Weise wäre Gott zufrieden und ich ebenfalls. Vielleicht neige ich dazu, an den arbeitsfreien Tagen zu viel zu schreiben, an meine Mutter zu denken, den Schuhkarton hervorzuholen, in dem ich ihre Fotos verstecke. Die Wehmut ist von übel. Sie war dagegen. Das ist was für Frauen und Schwindsüchtige. Freilich habe ich schwache Lungen, wie mein Vater. Meine Mutter sagt, der Sohn der Ratte ist ein Nager. Sie hatte recht. Mehr hat er mir nicht hinterlassen. Herbstregen. Eine schlechte Jahreszeit für mich. Es ist zu viel Abstraktion in der Luft. Die Formen wimmeln, die Fensterscheiben werden bauchige Spiegel. Die Luft ist in Bewegung. Das Grün umnebelt. Resultat: eine nächtliche Pollution. Ich verstehe die Einwohner von Uqbar, einer Stadt im Irak, die im 7. muslimischen Jahrhundert einen unabhängigen Staat organisiert hatten. Sie hatten die Spiegel und die Kopulation aus ihrem Leben verbannt, weil sie die Zahl der Menschen vermehren. Auch den Spiegel misstrauen. Misstrauen. Ich habe mal Folgendes auf eine Karteikarte geschrieben. Es tut sich eine interessante Möglichkeit auf, deren Bedeutung noch nicht ganz erkannt worden ist. Es handelt sich um eine revolutionäre Technik im Kampf gegen die schädliche Katastrophe. Diese Technik ist noch nicht mit der nötigen Aufmerksamkeit geprüft worden. Diese Technik ist noch nicht mit der nötigen Aufmerksamkeit geprüft worden. Sie soll darin bestehen, die Ovulation der Nager dadurch zu regulieren, dass man ihrer Nahrung Sexualhormone beigibt. Das würde ihre Fortpflanzungsfähigkeit verringern und die Gattung hätte keine Auswirkungen mehr auf die Wirtschaft, bis sie in einigen Jahrhunderten völlig ausgelöscht wäre, wenn der Kampf konsequent fortgeführt wird. Bis dahin ist nur ein einziger Slogan realistisch. 5 Millionen Ratten bedrohen das Überleben der Hauptstadt. Es hilft alles nichts. Die Peripherie entfernt sich vom Zentrum. Das ist ein wirkungsvoller Satz. Es ist Freitag, Gebetstag. Dass mir die Kosten der neuen Moschee auf dem Magen liegen, hat damit zu tun, dass ich für ihre Errichtung Geld gespendet habe. Heute ist der Tag, an dem ich meine Wäsche wasche. Es ist auch der Tag, an dem ich gründlich sauber mache. Niemand hat je meine Wohnung betreten. Ich misstraue den Dienstmädchen zu sehr. Schon bei dem Gedanken, eine Frau könnte eines meiner Kleidungsstücke anfassen, wird mir übel. Wenn es vorkommt, dass ich nächtliche Pollutionen habe, entledige ich mich der Sachen, die ich in dieser Nacht trug. Ich verbrenne sie im Garten. Kurzum, arbeitsfreier Tag. Der Nachmittag ist ruhig. Ich habe heute nichts gegessen. Jede Stunde ein Glas grünen Tee mit Minze. Ich bin anspruchslos. Um Minze zu kaufen, bin ich heute Morgen aus dem Haus gegangen. Ich lebe allein. Ich habe keine Freunde. Welch ein Glück. Meine Mutter sagte, Besuche sind schlecht und die Krätze ist ansteckend. Wenn ich sehe, wie sich die anderen in winzigen Räumen mit störrischen Belgern zusammenpferchen. Eines Tages werde ich ein Buch über die Wohltaten der Ratte schreiben. Die Leute wissen nicht, was sie wollen. Die Länder, in denen endemische Hungersnot herrscht, verstehen mich. In diesem Fall spielt dieses Tier eine positive Rolle. Auch bei Erdbeben. Schlaflos, appetitlos, ich bin glücklich. Ich habe kein Auge zugetan. Die ganze Nacht bin ich aufgeblieben, um meine Karteikarten zu ordnen. Am frühen Morgen war das Blau der Dämmerung flüssig. Notieren. So ein Satz ist kostbar. Ich fühle mich von Heiterkeit erfüllt. Die ersten Geräusche des Morgens erreichen mich, geglättet vom Nebel, der langsam in die Straßen und das Gärtchen sickert. Seidig, flauschig. Das ist das Wort, das ich schreiben wollte, genau. Das ist es. Flauschig. Meine Mutter war zuversichtlich. Ich habe sie nie enttäuscht. Zu ihren Lebzeiten nicht und nicht nach ihrem Tod. Musik. Der dritte Tag. Heute bin ich pünktlich ins Büro gekommen. Es regnet von Neuem. Ich habe den Bus um 8.30 Uhr genommen. Der Fahrer des alten Tabernakels ist stumm. Ich glaube, er ist sogar kahl. Ich möchte es nicht beschwören, da er eine Dienstmütze trägt. Meine Mutter sagte, der Kopf des Kahlen ist Gott nahe. Dieser Mann wirkt sehr ordentlich. Ich habe sie nicht gesehen. Auf dem ganzen Weg von meinem Haus bis zur Haltestelle habe ich mich genau umgeschaut. Der Gedanke, dass sie da ist, ohne dass ich sie wahrnehmen kann, macht mich nervös. Als ich in meinem Büro war, habe ich als erstes meine Vorrichtung angebracht. Zwischen mich und die wenigen Besucher, die ich empfange, stelle ich einen riesigen Kalender, den ich zwischen zwei Wörterbücher klemme. Ein zoologisches und ein sprachliches. Auf diese Weise können sie mir nicht in die Augen sehen. Ich selbst reise in der Zeit. Immer wieder lese ich die Monate und die Tage. Auf meinem Schreibtisch liegt der Bericht des Trupps Nummer 1. Er beschreibt einige besorgniserregende Spuren, die an einem Abschnitt der im Nordosten gelegenen Gasleitung gesichtet wurden. Er erwähnt die Existenz eines großen Rudels von Wanderratten, die im Untergrund, wo die Gasrohre verlaufen, Schrecken verbreiten. Ich werde einen Kriegsplan aufstellen müssen. Man wird zu starken Mitteln greifen müssen. Falls dieses Dokument nicht ein Wust falscher Nachrichten ist, nur um die Verspätung des Trupps zu erklären, und mich zu peinigen. Diesmal benutze ich die starken Mittel. Auf der einen Seite eine Zusammensetzung aus Alpha-Chloralose, Strychnin und Zinkphosphid, ANTU, dem Präparat 1080 und Thalliumsulfat. Auf der anderen eine rauchentwickelnde Zusammensetzung aus Methylbromid, Blausäure, Kohlenmonoxid und pulverisierten Cyankali. Mit einer solchen Dosierung könnte eine ganze Stadt ausgerottet werden. Fieberhaftigkeit großer Tage. Keine Ruhepause. Dringend eine Generalversammlung einberufen. Sogar die Melder müssen anwesend sein. Das ist bloß keiner Wahl, zu spät zu kommen. Ich lasse ihn auf der Stelle. Besser noch, ich stecke ihn in Trupp Nummer 1. Meine Mixturen sind bei allen Spezialisten der Toxikozoologie berühmt. Ich brauche mir keine Sorgen zu machen. Ich habe eine Geheimtasche, deren Stelle ich erst gestern gewechselt habe. Die Ratten, die kenne ich. Ich bin früh berufen worden. Meine Mutter sagte, der Kopf des Kahlen ist Gott nahe. Da ich nicht kahl bin, bin ich fern von ihm. Aber ich bin geduldig wie der Kaktus. Ich werde damit fertig werden. Man scherzt nicht mit einer Gasleitung. Morgendliche Einsamkeit. Natürlich regnet es. Herbstliche Fluoreszenz des Gartens. Wasserfarbenmalerei, Beweglichkeit, Herzklopfen, Blumenflossen, Schläfrigkeit. Ich, der Schlaflose. Der Bericht hat meine Wirbel abgenutzt. Ich lasse mich gehen. Lust, den Schuhkarton hervorzuholen. Aber wozu nützt es mir, früh berufen gewesen zu sein? Meine Mutter sagte... Die Stadt purzelt von den Hügeln zum Meer hinab. Sie ist abschüssig. Hat einen großen Hafen und zwei Friedhöfe. In einem von ihnen liegt meine Mutter. Gestorben im Alter von 90 Jahren. Ich bin immer ein gehorsamer Beamter gewesen. Ich mag die Vetternwirtschaft nicht und betreibe sie nicht. Aus dem einfachen Grunde, weil ich keinen einzigen Verwandten habe. Meine Mutter hat es richtig gemacht. Nach dem Tod meines Vaters hat sie die Brücken zur Familie ihres Mannes abgebrochen. Auch zu der ihren. Der Vetter des Leiters des Trupps Nummer 1 ist ein Mann, der einen wichtigen Posten in der Hierarchie der Stadtverwaltung innehat. Morgen werde ich die Behauptungen des Leiters des Trupps Nummer 1 an Ort und Stelle überprüfen. Wenn er gelogen hat, werde ich die Sache vertuschen. Sein Vetter hat eine sehr hohe Position. Ich kann nicht verstehen, warum sie sich heute nicht hat blicken lassen. Dabei bin ich rechtzeitig aus dem Haus gegangen. Sie hätte da sein müssen. Im Garten, aggressiv, mit gekreuzten Hörnern. Der Tod schreckt mich nicht, ich schlage meiner Mutter nach. Sie war mutig und wollte, dass ich sie auf ihrem Totenbett fotografiere. Ich hatte nicht den Mut, den Apparat zu halten. Sie ist wütend geworden. Die Abwesenheit der Schnecke heute Morgen beunruhigt mich. Ich habe den Bus um 8.30 Uhr genommen. Ich nehme ihn gern. Es gibt Sitzplätze. Der Fahrer ist stumm wie ein Verschwörer. Ich habe den Verdacht, dass der Fahrer kahl ist. Meine Mutter sagte, der Kopf des Kahlen ist gottnahe. Sie hat sicherlich recht, aber der hier macht mir keinen vertrauenerweckenden Eindruck. Eine einzige Befriedigung heute Morgen. Ich bin sehr früh ins Büro gekommen. Es kommt vor, dass ich Zeit auf der Toilette verliere, aber nur äußerst selten. Ein- oder zweimal, jeweils 3 Minuten. Aber auch wenn ich beschreibe, was ich auf der Toilette mache, werde ich doch nie den Mut haben, es zu lesen. Die einsamen Praktiken müssen auf einen Zettel notiert und in der Geheimtasche versteckt werden. Es ist das erste Mal, dass ich sie erwähne. Meiner Mutter habe ich zu ihren Lebzeiten nie etwas davon gesagt. Meine Mutter sagte, der Sohn der Ratte ist ein Nager. Das Wesentliche ist die Rattenbekämpfung. Erwiesenermaßen können Ratten eine unbesiegbare Armee außer Gefecht setzen. Ich höre die Angestellten am Telefon plappern. Da ich beschlossen habe, nicht mehr zu antworten, nutzen sie die Gelegenheit und schlagen einen autoritären Ton an. Sie versuchen, mich nachzuahmen. Das ist nicht einfach. Inzwischen blättere ich weiter im Wörterbuch. Ich reise in den Wörtern. Sie hüllen mich ein. Es ist besser als Kino. Auf diese Art lerne ich, dass meine einsamen Praktiken auf der Toilette an Tagen des Zorns einen wissenschaftlichen Namen haben. Onanie. Der Begriff mildert fast die Tat. Onanie. Ich hätte mir eine solche Köstlichkeit nicht träumen lassen. Es ist 12.30 Uhr. Ich habe nicht einmal Hunger. Es regnet immer noch und man braucht kein Sieb, um die Sonne zu verbergen. Oh ja, ich war früh berufen. Mit 2 Jahren gab mich meine Mutter zu einer Amme in Pflege, damit sie bei den Reichen putzen konnte. Sie ging mit meiner Schwester schwanger. Ich habe nur eine und sie hinkt entsetzlich. Mein Vater hatte sich als unfähig erwiesen, für die kleine Familie zu sorgen, die er gegründet hatte. Seine Lungen faulten vor sich hin. Er hustete, verhielt sich jedoch ruhig. Ich wurde also einer Bäuerin anvertraut. An einem besonders heißen Sommertag schloss sie mich in ein Zimmer ein und half ihrem Mann, das Korn zu mähen. Ich wurde von einem Dutzend Vetter durch die Hitze gereizter Ratten angegriffen. Es gelang mir, durch ein Fenster zu entkommen, nachdem ich mehrere von ihnen getötet hatte. Aber die Bäuerin verbreitete das Gerücht, einer der Nager hätte sich in meinem Gehirn verbarrikadiert. Zur Strafe für ihre üblen Nachreden nahm man mich ihr weg. Aus dieser Zeit stammt meine Freundschaft zu meiner Mutter. Der Vater wurde ausgeschaltet. Ich nährte einen endgültigen Hass auf die Ratten. Ich trieb zootoxikologische Studien. Von da an war meine Karriere vorgezeichnet. Meine Mutter war stolz auf mich. Sie schmeichelte mir gern. Du schlägst mir nach, sagte sie. Aber an Tagen, an denen sie schlechte Laune hatte, warf sie mir meine schwachen Lungen vor. Der Sohn der Ratte ist ein Nager. Ich habe den Nachmittag damit zugebracht, die verschiedenen Stichwörter zu inventarisieren, die ich brauche, um meine kleinen Zettel zu ordnen. Ich bin mir darüber klar geworden, dass es 300 waren. Dabei habe ich mich noch eingeschränkt. Allein für die Gifte fehlen mir etwa 50 Taschen. Eine für die Notizen über die langsam wirkenden, die Blutgerinnung hemmenden Gifte, eine zweite für die schnell wirkenden Gifte, eine dritte für die rauchentwickelnden Gifte, eine weitere für jede Mischung eines langsam wirkenden Gifts mit einem rauchentwickelnden Gift, dann eine weitere für jede Mischung eines schnell wirkenden Gifts mit einem anderen schnell wirkenden Gift, eine weitere für jede Mischung eines langsam wirkenden Gifts mit einem anderen rauchentwickelnden Gift und so weiter und so fort. Ganz zu schweigen von den Taschen für das Verhalten der nach Geschlecht, Größe, Gewicht, psychologischer Morphologie und so weiter klassifizierten Angestellten. In Wirklichkeit reichen nicht einmal 300 Taschen für alle meine Bedürfnisse aus. Ich fürchte, mich nach Hause zu gehen. Ich höre, wie die anderen Angestellten das Büro verlassen. Sie kommen nicht, um mir guten Abend zu sagen. Das ist der Nachteil des Wissens und der Macht. Scheußlich, beides zu haben. Angst, sie vor der Haustür auf Wache zu finden, in einer Regenpfütze plätschernd. Etwas in meinem Kopf, wie eine Ratte, die akribisch knabbert, beflissen. Hatte die Amme recht? Der vierte Tag. Das Abschreiben strengt mich an und das Kombinieren fasziniert mich. Ich bin über der Abhandlung über die Tiere von Abu Ibn Bahr, 166 bis 252 der Hedschra, eingeschlafen. Ich habe geträumt, dass eine Ratte meine beiden Paar Schuhe fraß. Ich besitze keine anderen. Ratten also, die den Raum rings um meine Schuhe zerteilten, wobei sie ineinander verschlungene, verschiedenfarbige Linien beschrieben und ammoniakalische Umrisse zeichneten, die sich überlagerten, sich überschnitten und schließlich prekäre, weil abstrakte Ellipsen bildeten. Ein urinfarbener Traum. Entfaltung von Kurven ohne jede Logik. Ich frage mich, was nach meinem Ausscheiden aus dem Rattenbekämpfungsbüro wird. Mögen die Ratten ruhig meine Schuhe fressen. Ich werde andere kaufen. Sie werden es als erste satt haben. Ich bin geduldig wie der Kaktus. Schon seit langem habe ich mein Gesicht mit rauen Knochen überzogen. Alle Welt stößt sich daran, auch die Ratten. Und die Schnecken werden dagegen prallen am Tag, an dem ich ihnen den Krieg erkläre. Offen gesagt, hatte ich heute nicht den Mut, ins Büro zu gehen. Ich habe mich ins Bett gelegt. Das passiert mir zum ersten Mal. Erster Verstoß gegen die administrative Disziplin. Ich habe den Vormittag damit zugebracht, Bildtafeln zu betrachten, auf denen die Paarung der Schnecken abgebildet ist. Ich bin noch ganz krank davon. So viel Viskosität und Wollust, sowohl Männchen wie Weibchen. Es gibt und empfängt gleichzeitig eine unvorstellbare Menge Lust. Obendrein hat es eine Lunge, absolut ekelhaft. Thank you. Aus gutem Grund bin ich nicht zur Arbeit gegangen. Ich sollte den Stollen besichtigen, wo die Gasleitung verläuft, die Fortsetzung des Berichts über eine mögliche Sauberkeitskampagne schreiben, eine Unmenge an Informationen über das neue Gift notieren, von dem ich neulich eine Probe erhalten habe, es an den 6 existierenden Nagerarten ausprobieren und so weiter. Den Feind kennenlernen, bevor man eine Strategie entwickelt und sie gewissenhaft ausarbeitet. Ein gewöhnlicher Gastropode, der in seinem feuchten Leben herumplätschert. Ich ersticke. Ich werde von einem Tierchen belästigt, das mich verfolgt und das, um mich zu erschrecken, mehrere Tage verschwindet, um dann wieder aufzutauchen und mir aufzulauern. Ich bleibe jedoch sehr ruhig. Ein Ruhetag hat einem Mann noch nie geschadet. Meine Vorgesetzten vertrauen mir und meine Staatstreue ist so legendär, dass ich mich nicht für Gott interessiere. Aber das weiß niemand. Ich habe auch den Schuhkarton hervorgeholt. Meine Mutter hätte mich ausgeschimpft. Sie mochte die Wehmut nicht. Wenn sie mich gebeten hat, sie an ihrem Todestag zu fotografieren, so deshalb, um mir eine Erinnerung an ihre Standhaftigkeit, ihre Unnachgiebigkeit zu hinterlassen. Sie wusste, dass ich ihr nachschlug, aber meine schwachen Lungen hatten ihr Furcht vor einem zu schweren Erbe seitens meines Vaters eingejagt. Sie wollte nicht, dass ich auch noch seine Charakterschwäche erbe. Sie verabscheute den Narzissmus, bekämpfte ihn bei ihrem Gatten, der immer ein Foto von sich bei sich trug, aufgenommen, als er 20 Jahre alt war, am Tag, an dem er zum ersten Mal Blut spuckte. Die Aufnahme war sehr romantisch. Tatsächlich war er sehr schön. Meine Mutter dagegen hatte hässliche Gesichtszüge. Bestimmt beneidete sie ihn, aber ich will nicht schlecht von ihr reden. Diesen Satz über die mütterlichen Gesichtszüge streichen. Hätte sie mich nicht in Pflege gegeben, dann wäre ich nicht von Ratten angefallen worden und hätte ihnen niemals den Hass entgegengebracht, der mich zu einem talentierten Zootoxikologen gemacht hat. Ich habe also den Schuhkarton hervorgeholt. Ich fand eine Fotografie von mir mit 20 Jahren. Man hätte meinen können, es sei mein Vater am Tag, an dem er seine Lungen ausspuckte. Meine Mutter hatte recht. Ich habe zu viel von den väterlichen Genen abbekommen. In der Genetik kenne ich mich gut aus. Die Ratten haben sie mir beigebracht. Beim Betrachten der Fotos wird mir bewusst, dass es heute nicht geregnet hat. Ich bin jedoch sicher, dass es eine hartnäckige Schnecke gibt, die mir unentwegt folgt. Ich könnte sie nicht einmal mit einer Mischung aus ANTU und dem Präparat 1080 vergiften, schnell und durchschlagend bei den Ratten, auch schmerzlos. Aber die Gastropoden sind gegen alle Gifte gefeit. Sie pflegen toxische Pflanzen zu fressen, kuriose Geschöpfe, winzige, aber unverwüstliche Mägen. Ganz versessen auf Belladonna und Schierling bringen sie ihr Leben damit zu, giftige Pilze zu knabbern. Ich werde überschwemmt. Wiederholte kreisförmige Bewegung. Immer kehre ich an meinen Ausgangspunkt zurück. Die Gasleitung, der Hafen, die Silos, die Wasserspeicher, die Sprichwörter meiner Mutter, das Büro, die 21. Tasche, die nächtlichen Pollutionen, der berühmte Bericht über die Sauberkeitskampagne, die Schwammigkeit des Herbsts, die Sudelflecken, das harte Leben, die Stille, die Karteikarten, der Muezzin, die Lungenschnecken, der Bus um 8.30 Uhr, die importierte Inflation, die Staatstreue und so weiter. Ich habe meine 2 Paar Schuhe mit Hilfe einer festen Schnur an die Decke gehängt. Mit dieser Hochflugübung habe ich mehrere Stunden verbracht. Ich werde alt. Obwohl kein Alkohol, keine Frauen, niemals. Die Schnecken paaren sich im Stehen. Bei Regen sind sie sehr erregt. Sie setzen mir zu. Es ist sehr ernst. Ich vergesse darüber die Gasleitung. Ich fange an zu zittern, wenn ich an dieses Tierchen denke. Kein anderes Lebewesen genießt so stark 3 bis 4 Stunden hintereinander. Meine Mutter wusste nichts von diesem Phänomen. Ich auch nicht. Trotz meines Ekels habe ich Notizen über diese Gattung gemacht und sie auf eine Karteikarte abgeschrieben. Ich musste einen Holzkasten anfertigen, um ihn als Spezialkartei für die Gastropoden zu verwenden. Fest steht, dass mich nichts berührt, makellos und trocken. Ich überlasse die Sekretionen, den Schleim und andere Absonderungen den Gastropoden. Gemasertes Gewimmel, weinrote Mazerationen, kegelförmige Striemen, aber hauptsächlich klebrige Fäden, die sich um meinen Kopf wickeln und aus jenem Schleim bestehen, den die Schnecke verwendet, um die Löcher zu verschließen, in denen sie in Zeitlupe lebt. Winters wie Sommers. Aber ich darf den Kampf gegen die Ratten nicht aus den Augen verlieren. Irgendwo habe ich gelesen, dass ein Wanderratten nach 3 Jahren durchgängig 2 Millionen Nachkommen hat. Am Tag, an dem ich auf diese Statistik gestoßen bin, hatte ich so große Angst, dass ich den kleinen Zettel, auf den ich sie notiert hatte, in der Tasche der Gemütsbewegung verstecken wollte. Ich verstand, wie vergeblich es war, vor meiner Pensionierung die Stadt vollständig von den 5 Millionen Nagern befreien zu wollen. Ich erwähne diese bittere Wirklichkeit nicht gern. Die Gesetze der Fruchtbarkeit sind unerträglich. Meine Mutter sagte, der Sohn der Ratte ist ein Nager. Alle meine Gifte und alle meine Mixturen werden nichts nützen. Die Zukunft in diesem Kampf um Leben und Tod gehört den Sexualhormonen. Von neuem die hereinbrechende Nacht. Es hat nicht geregnet. Ich würde gern ein paar Stunden schlafen, sonst bekomme ich noch fröstelnde Augen. Zuvor müsste ich nachsehen, ob nichts herumliegt und ob alle kleinen Zettel auf die entsprechenden Karteikarten übertragen worden sind. Nicht vergessen, die Geheimtasche an einer anderen Stelle anzunähen. Manchmal verüble ich es meiner Mutter, dass sie mich in Pflege gegeben hat. Aber ich wage nicht, es zu schreiben. Sie ist imstande und taucht aus ihrem Schuhkarton auf, um mich auszuschimpfen. Ich sehne mich nach einer wollenen Rundheit. Der 5. Tag. Heute Morgen bin ich zu spät ins Büro gekommen. Ich habe es mit Absicht getan. Die Angestellten sollten glauben, ich würde erneut fernbleiben. Mitten am Vormittag tauchte ich plötzlich in der Abteilung auf. Ich habe sie auf frischer Tat ertappt. Kein einziger war auf seinem Posten. Die Sekretärin war nicht da. Ich hatte die Befriedigung zu sehen, wie sie in Panik gerieten, stammelten und schließlich zu ihren Plätzen hasteten. Ich habe kein Wort gesagt. Einige waren leichenblass. Sie dachten, ich sei tot. Freilich war es das erste Mal, dass ich fehlte. Ich habe sofort festgestellt, dass meine Autorität intakt war. Niemand hat auf die Wanduhr geschaut. Dabei war es 11 Uhr morgens. Ich hatte beschlossen, zu Fuß zu gehen, zu flanieren, Luft zu schnappen. Das brauchte ich nach einem Tag, den ich im Bett verbracht hatte, um widerwärtige Dokumente durchzusehen. Auf diese Weise habe ich mir das beängstigende Schweigen des Fahrers des Busses um 8.30 Uhr und das öde Geschwätz desjenigen des Busses um 8.45 Uhr erspart. Ich habe Sie nicht gesehen. Sie fährt fort, mich zu verhöhnen. Seit 3 Tagen versteckt sie sich jetzt, nur um mich besser überrumpeln zu können. Aber ich bin gewappnet. Über eine solche Möglichkeit habe ich bereits nachgedacht. Es regnet nicht, süßliche Luft, weder kalt noch warm, eher reif, ohne Sonne. Ich habe ihnen Angst eingejagt. Sie sind alle zusammengezuckt. Sie haben mir guten Tag gesagt, ich habe nichts gesagt. Sobald ich an meinem Arbeitstisch saß, habe ich über eine halbe Stunde lang die Freuden der Macht und der Autorität ausgekostet. Ich glaube, dass ich dank meiner Finte einen guten Tag verbringen werde. Ich muss auch das neue Produkt ausprobieren. Ich glaube nicht allzu sehr daran. Die rote Meerzwiebel. Ich habe den Entwurf noch einmal gelesen, den ich angefangen hatte, um meinen Bericht über die Sauberkeitskampagne zu schreiben. Ich muss den wirkungsvollen, prägnanten Slogan streichen, den ich meinen Vorgesetzten vorgeschlagen habe. 5 Millionen Ratten zerfressen ihr Leben. Ich kann mich nicht damit abfinden, ihn zu streichen. Er ist so gut. Als ich höherenorts darüber gesprochen habe, hat man mich komisch angeschaut. Dabei sehe ich in keiner Weise wie ein politischer Agitator aus. Was für ein schöner Slogan. 5 Millionen Ratten zerfressen ihre Stadt. Ich habe meinen Entwurf neu geschrieben, ein zusätzlicher Beweis für meinen Gehorsam gegenüber dem öffentlichen Amt. Die Propaganda überlasse ich den Busfahrern. Sie sind schlimmer als die Arbeiter. Ich habe gelesen, dass sie in mehreren unterentwickelten Ländern häufig die Wirtschaft durcheinandergebracht haben. Vielleicht sollte ich die beiden Komplizen der Linie 21 der Polizei melden. Ich bin sicher, dass derjenige, der nicht redet, Flugblätter unter seiner Mütze versteckt. Sie kommt mir merkwürdig vor. Wenn ich es recht bedenke, bin ich überzeugt, dass sie unter einer Decke stecken. Sie sehen einander sehr ähnlich. Nur, dass der eine dick und groß, der andere mager und groß ist. Im Alter von 50 Jahren kann man mir keinen einzigen Nachkommen vorwerfen. Nichts, nichts. Ich bin nicht ausgestattet. Ich bin wie die Leute von Ukbar. Ich misstraue der Kopulation und den Spiegel. Ich liebe die Sauberkeit und die Stille. Mein einziger Gedanke beherrscht mich. Die totale Ausrottung der Ratten. Ich zähle nicht auf die rote Meerzwiebel, aber trotzdem werde ich sie nachher ausprobieren. Der Gedanke erledigt. Das Budget, das man mir bewilligt, ist ja lachhaft. Man gibt Millionen für den Bau von Moscheen mit nutzlosen Ratten aus, aber die Rattenbekämpfungszentrale interessiert keinen. Freilich bin ich in sehr jungen Jahren vom Schicksal gezeichnet worden, schon mit 2 Jahren von gefräßigen Wanderratten angegriffen, kam ich nur dank des sofortigen Eingreifens eines Nachbarn mit dem Leben davon. Ich muss irgendwo geschrieben haben, dass ich es war, der sie in die Flucht geschlagen hatte. Offen gestanden ist diese Geschichte nie aufgeklärt worden. Ich sehe gern zu, wie sich die Regentropfen zu graugrünen Ellipsen verziehen. Ich habe diese Eindrücke der Regenzeit schon irgendwo notiert. Zeitig glänzendes Grau des Dunstes, der sich grün färbt durch das. Jedenfalls habe ich beschlossen, die Geheimtasche nicht einzunähen. Folglich ist keine Gemütsbewegung zugelassen. Bis morgen. Ich habe beschlossen, nur noch jeden zweiten Tag eine Geheimtasche zu haben. Das zwingt mich, meine Ergüsse zu regulieren. Meine Mutter hatte nie eine Schwäche, bis zu ihrem Tod. Sie hätte es gern gesehen, dass ich die 6 Nager mit der roten Meerzwiebel vergifte. Meine Angestellten haben sich den Tag über nicht gerührt. Sie haben die Bittsteller höflich empfangen, haben sie sorgfältig gesiebt. Ich habe nur 2 empfangen. Einen Konditor, der meinte, das Norbomid mäste die Ratten, anstatt sie zu töten. Und eine Mutter, deren Baby diese Tiere beide Arme abgebissen hatten. Allen beiden habe ich geduldig zugehört, hinter meinem Kalender verschanzt. Die untröstliche Mutter wollte, dass ich ihr eine Entschädigung zahle. Ich erklärte ihr, sie solle sich an die Versicherung wenden, falls sie eine habe. Ich konnte in Ruhe arbeiten und vergiftete eine Wanderratte oder Rattus norvegicus, eine Hausratte oder Rattus rattus, eine Maus oder Mus musculus, eine Springmaus oder Zappus species, eine Waldmaus oder Peronecus species sowie eine Wühlmaus oder Mykrotus species. Jedem der 6 Versuchstiere habe ich ein ranziges, mit roter Meerzwiebel bestreutes Stück Speck verabreicht. Sie waren sofort tot. 2 oder 3 Zuckungen, roter Schaum an den Mundwinkeln, sich schürzende Lippen, hervorquellende Augen und das war's. Ein paar Sekunden für jedes Exemplar. Nur die Waldmaus hat mir zu schaffen gemacht. Ich habe es 2-mal versucht. Das 1. Stück Speck war nicht genug mit roter Meerzwiebel bestrichen. Beim 2. Mal überschlug sie sich und blieb zusammengekrümmt liegen. Sehr zufrieden mit meinem Experiment. Ich muss zugeben, die rote Meerzwiebel hat zuverlässige Eigenschaften. Ihre blitzartige Schnelligkeit hat mich überrascht. Ich habe überhaupt nicht an meine neue Phobie gedacht. Ich habe gelesen. Dann bin ich durch durch die Abteilung geschlendert. Die Leute waren ernst, sogar fleißig. Ich habe bemerkt, dass die Sekretärin zurückgekommen war. Jemand hat sie von meiner unverhofften Rückkehr in Kenntnis gesetzt. Sie hob zu einer Rede an, um mir zum Erfolg meines Experiments zu gratulieren. Ich habe ihr augenblicklich Einhalt geboten. Trotzdem war ich geschmeichelt. Ich war großartig während des Experiments. Sehr stolz auf mich, sodass ich mich dabei ertappe, meine auf Hochglanz gewichsten Schuhe zu betrachten, die keine Ratte aufgefressen hat. Es fängt zu regnen an. Ein paar Tropfen sind auf die Fensterscheibe meines Büros gefallen. Meine Mutter sagte, Regen im März ist Goldes wert, aber wir befinden uns im November, mitten im Herbst. Gemütsbewegungen, die mir die Nerven abschleifen, und Datteln im Überfluss auf dem Markt. Ich mag sie nicht, zu süß. Neben dem Gas ist das der zweite nationale Reichtum. Zum Glück wachsen die Palmen nicht unter der Erde. Sie haben also weder die Ratten noch die Schnecken zu fürchten. Karteikarte Nummer 5, dieses Tier betreffend. In der Mythologie der ganzen Welt ist die Schnecke eng mit dem Mond und der periodischen Regenerierung verbunden. Da sie ihre Hörner zeigt und verbirgt, so wie der Mond erscheint und verschwindet, gemahnt sie an den Tod und die Wiedergeburt, die von den Toten gespendete Fruchtbarkeit, den universalen Mythos der ewigen Wiederkunft und des Ahnen, der zurückgekehrt ist, um die Erde der Menschen zu befruchten. Bei den Azteken wird das Symbol der Schnecke mit der Empfängnis, der Schwangerschaft und der Geburt in Verbindung gebracht. Also, ich dachte, die Indianer seien schlauer. Ich hatte Unrecht, denn sonst wären sie nicht von den Spaniern kolonialisiert worden. Meine Mutter hätte gesagt, was geht es dich an? Und außerdem, wer sind diese Azteken? Mein Vater hat mir als erster von den Azteken und den Inkas erzählt. Er mochte sie. Ich auch. Aber seit ich weiß, in welchem Maße sie die Unterordnung der Stylamatophoren verehrten, verabscheue ich sie. Es regnet von neuem. Ich könnte sie vielleicht wieder treffen und ihr die Stirn bieten. Ich muss damit zu Ende kommen. Ein für allemal. Ich bin bereit. Eine Stunde vor Büroschluss ist die Sekretärin ohnmächtig geworden. Einer der Laboranten hat sich den Spaß gemacht und ihr den Rattus Rattus oder die Hausratte unter die Nase gehalten, den ich heute Morgen vergiftet habe. Der Rattus Rattus war derart aufgequollen, dass sich sein Volumen vervierfacht hatte. Und seine grünspanfarbene Haut war wässrig und schwammig. Ich habe den Laboranten bei seinem Spielchen ertappt, als ich überraschend das Zimmer verließ. Ich hatte keine Zeit, ihm einen Verweis zu erteilen. So sehr beeindruckte mich das Aussehen der Hausratte. Ich habe sie in eine Plastiktüte gewickelt und in eine meiner 20 Taschen gesteckt. Die Sekretärin ist nicht wieder aufgetaucht, sondern ihr Mann ist gekommen, um mitzuteilen, dass sie ihre Kündigung einreiche. Sie war bestimmt schwanger. Ich hatte Lust, ihn zu fragen, ob er seine Frau noch lange derart zu schwängern gedenke. Aber ich habe mich zusammengenommen. Ich war gerade dabei, meinen Regenmantel anzuziehen und schickte mich an, nach Hause zu gehen, um mich um meinen Rattus Rattus zu kümmern, als er in mein Büro eindrang. Ich habe ihn sich die Lunge aus dem Hals schreien lassen. Ich habe ihm keine Frage nach der Fruchtbarkeit seiner Frau gestellt. Ich hatte es zu eilig. Als ich den Garten betrat, peitschte der Regen, der zu lange zurückgehalten worden war, senkrecht die Luft, wie mit nassen Schnüren. Sie war da, mit gekreuzten Hörnern. Ich bin ins Haus gestürzt und hatte den Eindruck, dass zwei Stahlspitzen meinen Rücken durchbohrten. Verfluchte Azteken! Ich bin geduldig wie der Kaktus. Das sagte meine Mutter, wenn sie mir schmeicheln wollte. Sie konnte sich auf mich verlassen. Ich werde sie nie enttäuschen. Die Nacht, die seit ein paar Stunden hereingebrochen ist, ist wegen der dicken Regenschnüre gleichsam phosphoreszierend. Thank you. Der sechste Tag. Gewöhnlicher Tag. Ich bin gezwungen, den Bericht, den ich den Behörden übergeben muss, selber zu tippen. Immer noch im Hinblick auf jene Sauberkeitskampagne. Widerwillig habe ich alle Slogans getilgt. Dabei fand ich sie treffend und wirkungsvoll. Ich werde darauf beharren. Ein Slogan, ein Wegweiser. Als ich das Haus verließ, habe ich sie gesehen. Mit gekreuzten Hörnern, aufgerichtetem Gehäuse, aggressiv, zum Angriff bereit. Ich habe nicht reagiert. Ein Routinetag. Ich bin mit 5 Minuten Verspätung ins Büro gekommen. Ein Teil der Angestellten hat auf die Wanduhr gesehen, der andere hat es sich verkniffen. Ich habe begriffen, dass ihre Solidarität bröckelt. Ich habe nicht reagiert. Die Sekretärin hat nicht gelächelt. Sie ist nicht mehr da. Während ich an der Bushaltestelle wartete, hat mir ein Kind die Zunge herausgestreckt. Knollig und körnig. Es bewegte sie auf obszöne Weise. Ich habe meinen Blick abgewandt und mir gesagt, dass die Anzeichen der Verschwörung immer deutlicher werden. Übrigens ist auch der Leiter des Trupps Nummer 1 an dem Komplott beteiligt. Seine Leidenschaft für Bier kommt zu unvermittelt. Er war eng mit dem Muezzin befreundet, sie waren unzertrennlich und jetzt fängt er plötzlich an, seine 20 Bier am Tag zu schlucken. Bestimmt handelt es sich um eine Finte. Ich sollte wirklich anfangen, das Buch über die Wohltaten der Ratten und ihre Intelligenz zu schreiben. Das Wesentliche ist das Innere. Meine Mutter hatte recht, sie hat immer recht gehabt. Sie sagte, ob angezogen oder nackt, es zählt nur, wie man innen aussieht. Sie war unfehlbar. Ihre Sprichwörter sind für mich eine stete Quelle der Bereicherung. Ich habe sie übrigens auf Karteikarten festgehalten, etwa 100. Wachsam bleiben, einen genauen Plan ausarbeiten. Das Ticken meiner Uhr ist nervtötend. Sie befindet sich tief in meiner Westentasche, füllt sie mit Zeitbrocken, sodass sie mir eine Last wird. Die Türklinke meines Büros beunruhigten mich. Sie scheint ihre Form verändert zu haben. Es war mir nie aufgefallen, dass sie spiralförmig ist. Ich stehe auf und schaue sie mir aus der Nähe an. Sie hat nicht dieselbe Form, wie wenn man sie von Weitem sieht. Sie ist weniger eiförmig und konzentrischer. Das wundert mich nicht. Ich gerate zu Unrecht in Panik. Die weiße Wand, das Ticken der Zeit. Das Verfertigen nutzloser Gesten. Die mit aller gebotenen Vorsicht umgangenen Wörter, bevor ich sie auf meine kleinen Zettel schreibe. Der Angstanfall dehnt und streckt sich wie ein von seinem eigenen Gewicht elliptisch nuancierter Quecksilbertropfen. Die Uhr entleert sich Viertelstunde um Viertelstunde. Gastropodenlektüre nach Art der Azteken. Die Wörter bohren sich in das Papier. Wenn die Azteken recht haben, dann stimmt das Gerede der Amme. Und wenn in meinem Kopf eine fette Ratte eingeklemmt ist... Reglos bleiben. Warten, dass es vorbeigeht. Schraubenförmige Wahnidee in die Falle gegangen. Schmerzhaftes Knäuel des Kopfes und Schmierpapier der Lungen. Es gießt wie aus Eimern. Mein Vorgesetzter hat mich vorhin angerufen. Mein Schweigen in Bezug auf den Bericht macht ihm Sorgen. Ich wollte ihn nicht verdrießen und habe nichts über meinen Verdacht hinsichtlich der Verschwörung verlauten lassen, deren designiertes Opfer ich bin. Er sprach über das schlechte Wetter und fügte hinzu, die Schnecken lassen sich's wohl sein. Ich habe ihn von der Anschaffung des neuen Produkts in Kenntnis gesetzt. Er schien über die Vertilgung der Ratten beruhigt zu sein. Einige Sekunden lang sagte er nichts, ich nutzte die Gelegenheit, ihn respektvoll zu grüßen und legte auf. Das Telefongespräch hat mir geholfen, diesen schlimmen Augenblick zu überstehen. Es ist nichts mehr davon übrig. Im Grunde hat meine Krise sehr kurze Zeit gedauert. Ich bin geduldig wie der Kaktus. Ich kann warten, bis sich das Gewitter verzieht. Ich bin unerwartet in den verschiedenen Abteilungen aufgetaucht. Ich musste meine Autorität auf die Probe stellen. Ich bin völlig verwandelt in mein Büro zurückgekehrt. Von neuem war ich ein kompetenter Beamter, der gleichzeitig ein erfahrener Techniker ist. Trotz dieser kurzen Widrigkeit, alles in allem, ein gewöhnlicher Tag. Die Ursache jener Beklemmung war das Ticken meiner Uhr. Ich habe sie mit dem Absatz meines Schuhs zertreten. Sie ist in 10 kleine Stücke zersprungen. Dann habe ich die Reste in die Toilette geworfen. Ich fühle mich erleichtert. Ich habe diesen Gegenstand immer gemocht, aber ich habe soeben begriffen, dass es sich um ein vergiftetes Erbstück meines verstorbenen Vaters handelt, der mir tatsächlich mehrere Schandflecke vermacht hat, darunter die nächtlichen Pollutionen, die Onanie, die schwachen Lungen. Jetzt, da ich die Krise überstanden habe, habe ich beschlossen, mir eine Karteikarte über die Paarung der Schnecken anzusehen. Eine Herausforderung und ein Test. Karteikarte Nummer 07. Bei der Schnecke ist die Paarung wechselseitig. Mit einem zwittrigen Geschlechtsorgan ausgestattet, erregt dieses Tier seinen Partner, indem es ihm seinen Stachel in die Haut bohrt. Sobald die Erregung einen Höhepunkt erreicht hat, bricht der Stachel ab und verlässt die Geschlechtsöffnung dank dem Schleim der mehrlappigen Drüsen. In diesem Augenblick wird der Penis handschuhfingerartig entvaginiert und in die Vagina der anderen Schnecke eingeführt, die ein Gleiches tut. Ich habe diese Karteikarte immer wieder gelesen, wobei ich höchst anschauliche Bildtafeln zu Hilfe nahm. Ich habe einen starken Ekel empfunden, aber ich bin trocken und aseptisch geblieben. Mein Atem ist gleichsam durchsichtig, weil ich mein Tagewerk ordentlich vollbracht habe. Da mein Entschluss feststeht, kehre ich zu heitereren Betrachtungen zurück. Ich bin sogar den Azteken nicht mehr böse. Sie sind getäuscht worden, ich auch. Wichtig ist, dass man es weiß. Meine Mutter war sich meines Erfolgs sicher, denn sie wusste, dass ich alle ihre guten Eigenschaften besaß. Sie hatte Recht, mir zu vertrauen. Da es in Strömen regnet, plätschert die andere wohl weiterhin in ihrem Regen. Möge es ihr wohl bekommen. Wir nähern uns dem Ende des Wahns. Ich fühle mich von Gigantismus ergriffen. Das Läutwerk ertönt. Büroschluss. Ich habe keine Uhr mehr, um nachzuprüfen, ob die Angestellten die Wanduhr vorgestellt haben. Sie gehen. Meine Akten sind auf dem Laufenden. Mein Bericht über die Sauberkeitskampagne ist fertig. Die Gegenstände haben ihre Bösartigkeit verloren. Die Ecken biegen sich rund. Herbst. Was für eine komische Jahreszeit. Ich habe es nicht eilig. Meine geheimen Notizen sind in Sicherheit, in der Ferse meiner rechten Socke. Lange bin ich im Dunkeln gesessen. Die Putzfrauen haben mich aufgeschreckt. Ich habe schnell Licht gemacht, um nicht ertappt zu werden. Ich habe meinen Mantel angezogen und bin gegangen. Draußen der Regen. Die dicken Tropfen schlagen den Asphalt wund. Ein leichter Nebel schwebt über der Stadt. Bläuliche Fluoreszenz. Ich habe sofort gewusst, dass sie da war. Sehr ruhig habe ich mich ihr genähert. Sie bot mir die Stirn. Augenblicklich habe ich sie zertreten. Mit der Sohle meines linken Schuhs, der von den Verheerungen der Ratten verschont geblieben ist. Eine Wasserblase schillerte auf der Oberfläche des nassen Bodens an der Stelle, an der ich sie gerade getötet hatte. Ein Passant blieb stehen und sah mich an. Ich sagte, seit genau 6 Tagen verfolgt sie mich, zwecklos Alarm zu schlagen. Ich werde mich stellen. Die hartnäckige Schnecke. Ein Hörspiel nach dem Roman von Rachid Boujedra. Aus dem Französischen von Eva Moldenhauer. Mit Martin Reinke. Ton: Thorsten Weigelt und Jean Cimczak. Musik: Jean Cimczak. Regieassistenz: Sabine Bohnen. Regie: Stefanie Hoster. Produktion: Deutschlandradio Berlin 2004.